Gedanke. Die Worte über RT und Chen bei uns zuweilen das Wirkliche. Erst wenn wir auch ohne Worte ausgekommen sind, haben wir zu Recht bestanden.